Einheit 12. Übungen. Ü1. Eins. Stehen Sie gerade. Strecken Sie die Arme rechts und links aus. Bewegen Sie den Körper von links nach rechts. Zwei. Legen Sie sich auf den Rücken. Die Beine sind gerade. Die Hände liegen am Körper. Heben Sie jetzt den Kopf und heben Sie die Beine nach oben. Der Rücken bleibt am Boden. 3. Gehen Sie auf die Knie. Ihr Rücken ist gerade. Die Hände liegen hinten auf den Beinen. Bewegen Sie den Körper jetzt leicht zurück. 4. Setzen Sie sich auf den Boden. Stellen Sie die Füße auf den Boden. Heben Sie jetzt den Körper mit den Händen und legen Sie den Kopf zurück. Der Rücken ist gerade. 5. Legen Sie sich auf den Bauch. Die Hände sind auf dem Boden. Strecken Sie die Arme. Heben Sie jetzt den Po ganz hoch.